mach heut, denn du hast keine Zeit. Wer weiß, was morgen ist, wer weiß, was morgen ist. Dein Mund ist mir nah und dein Blick sagt schon ja. Wer weiß, was morgen ist, wenn heut du kühlst. Dein Herz gehört an mir nur ganz allein und wird mir dann alles verzeihen. Verlieb dich noch heut, denn du hast keine Zeit. Wer weiß, was morgen ist, wer dann dich küsst. Noch heut, denn du hast keine Zeit. Wer weiß, was morgen ist? Wer weiß, was morgen ist? Dein Mund ist mir nah und dein Blick sagt schon ja. Wer weiß, was morgen ist, wenn heut du kühlst. Dein Herz gehört an mir nur ganz allein und wird mir dann alles verzeihen. Verlieb dich noch heut, denn du hast keine Zeit. Wer weiß, was morgen ist, wer dann dich küsst.